meine Jacke? Ist es kalt draußen? Nein, doch, ja. Gut. Noch irgendwas? Läuft schon mal was? Nein. Ich muss noch ganz schnell aufs Klo. Ich zieh die Männer an. Nee, es ist gut. Wieso?